Es war einmal eine Mühle, die so ein wunderschönes Weib. Es war einmal eine Mühle, die so ein wunderschönes Weib. Sie wollte so gerne malen, das Geld wollte sie sich sparen. Wollte der Müllerin sein, wollte der Müllerin sein. Und dann jedes junge Mädel hat eine Stube ganz allein, eine Stube ganz allein, eine Stube ganz allein. Die eine hat sie groß, die andere hat sie klein, eine Stube ganz allein, eine Stube ganz allein. Nach Hause kam vom Regen, war nass. Und als der Müller nach Hause kam vom Regen, war nass. Steh auf, du Stoßen, macke Feuer, Feuer an vom Hause. Vom Regen bin ich nass, vom Regen bin ich nass. Zum Tiroli-Luli, Pidi-Ralla-Lalla-La, Stiefel ohne Sohle und keine Absätze dran. Und zum Tiroli-Luli, Pidi-Ralla-Lalla-La, Stiefel ohne Sohle und keine Absätze dran. Lass dich nicht rein, sprach's doch die Müllerin. Ich steh dich auf, lass dich nicht rein, sprach's doch die Müllerin. Denn ich habe ja den ganzen Tag gemahlen mit 5, 6 jungen Soldaten. Bis das der Tag anbrach, bis das der Tag anbrach. Wer läuft denn da die Schulter an? Die Schwiegermama hat die Schulter an. Wer läuft denn da die Schulter an? Die Schwiegermama hat die Schulter an.